miteinander sprechen. Übung 15a. Auf der Feier bei Kleins erzählt Frau Schneider über ihr Haus und zeigt dabei ein paar Fotos. Das ist unser Haus in Bonn. Die vielen Blumen im Garten liebe ich sehr. Unten im Erdgeschoss wohnen wir und unser Sohn. Über uns wohnt Familie Kunze. Die Wohnung oben hat einen Balkon und unsere Wohnung eine schöne Terrasse. Hier neben dem Haus ist die Garage. Dort in der Garage links steht auch mein Auto. Hier auf dem Foto ist unser Korridor mit der Garderobe und drei Wandschränken. Und hier ist ein großes Wohnzimmer. Hier stehen jetzt nur das neue Sofa und die drei Sessel und der Fernseher. Neben dem Wohnzimmer sind in meinem Arbeitszimmer die Bücher und mein Computer. Dort hinten sind das Kinderzimmer und unser Schlafzimmer und hier rechts ist unsere Küche und die Essecke. Zwischen der Küche und dem Schlafzimmer sind das Bad und die Toilette. Ist dieses Haus nicht schön?